Montagmorgen 7:10 Uhr, viel zu früh, um aufzustehen. War einfach zu spät im Bett. Das Wecker klingeln finde ich gar nicht nett. Verkatert schwing ich mich aufs Rad, das gleich danach verzweiflungshart. Ich bin mir sicher, ich komm zu spät. Doch wie der Zufall es so will, kommt die Bahn natürlich pünktlich. Kann nicht klagen, bin einfach still, denn so läuft's für mich pünktlich. Gründlich verkalkuliert, denk ich mir, als es passiert. Die Lehrerin sagt, Zettel raus, Test. Name, Datum, Klasse drauf. Hol dich auch mal raus, meist wenn du's besonders brauchst. Verlässt du dich auf den Zufall, bringt er dich zu Fall. Hol dich auch mal raus, meist wenn du's besonders brauchst. Verlässt du dich auf den Zufall, bringt er dich zu Fall. Freitag kommt Viertel nach vier, ne harte Woche hinter mir. Endlich mal Zeit für mich, gib's an meine Freunde nicht. Bin K.O. und muss noch hin, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hab keine Lust, doch keine Wahl. Der Zufall will, dass sie nicht kann, da klopft ne alte Freundin an. Es fängt an mir zu gefallen, ich bin dem Zufall wohl verfallen. Als wir gerade richtig loslegen, kommt meine Freundin deutlich ungelegen. Sie starrt mich an und fügt zu, ich hasse dich, das war's dann nun. Hol dich auch mal raus, meist wenn du's besonders brauchst. Doch verlässt du dich auf den Zufall, bringt er dich zu Fall. Der Zufall holt dich auch mal raus, meist wenn du's besonders brauchst. Doch verlässt du dich auf den Zufall, bringt er dich zu Fall. Der Zufall holt dich auch mal raus, meist wenn du's besonders brauchst. Doch verlässt du dich auf den Zufall, bringt er dich zu Fall.